Zur Verurteilung der gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas veröffentlichte jüngst die Zweigstelle Staffordshire der britisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft eine Erklärung und Skolnikow, erster Sekretär des ZK der KP der Werktätigen Weißrusslands und Vorsitzender des Präsidiums der Weißrussischen Nationalen Gesellschaft der Freunde des koreanischen Volkes Kim Il-sung und Kim Jong-il, eine Stellungnahme.